der Laden ist dicht, es ist 12. Nein, da ist jemand. Da brennt Licht. Hey, China-Männer! Ihr könnt rauskommen! Zwei Männer wurden gestern Abend in einem chinesischen Restaurant im Zentrum Kopenhagens tot aufgefunden. Die beiden Ermordeten scheinen der Rocker-Szene anzugehören. Die Soko ist involviert, weil wir den Inhaber des Restaurants seit längerem beobachtet haben. Mr. Big von Double Happiness. Kurzum, wir brauchen dich. Okay. Als verdeckter Ermittler? Du verstehst mich falsch. Wir brauchen einen Chinesen. Ja, du sprichst doch Chinesisch, oder? Als Dolmetscher? Mhm. Ja. Sehen chinesische Restaurants immer so aus hinter den Kulissen? Ja, so ungefähr. Ein Labyrinth aus Gängen und Räumen. Was ist das hier? Er ist leer. Die Chinesen nutzen jeden Zentimeter, weißt du? Haben wir hier etwa eine Parallelermittlung? Im Keller? Jan, hilf mir. Ich habe ihn gebeten, hierher zu kommen. Wo haben Sie geputzt? In Double Happiness. Im Keller. Haben Sie in einem Raum ohne Möbel geputzt? Sehr gründlich, sehr gut. Wir können die Suche nach Mr. Big einstellen. Gestern Abend wurde der Besitzer des Lokals, genannt Mr. Big, tot aufgefunden. Eingewickelt in einen alten Teppich. Die Augen ausgestochen. Guck mal, siehst du den Mann da, mit dem Mama gerade spricht? Ja. Er ist der Sohn von Mr. Big. Mein Vater wurde abgehört. Wusstest du das? Ja, ich habe davon gehört. Die Aufnahmen würden uns helfen. Kannst du die besorgen? Setz dich. Der neue Drachenkopf heißt Ailo. Er will alles erzählen. Ich treffe ihn morgen im SAS-Hotel. Jan, du machst mir wirklich Sorgen. Das ist hier kein Spiel. Du hast einen Maulwurf im Haus. Jan. Deine ganze Familie steckt mit drin. Du musst schon mit was Konkretem rausrücken. Du könntest ja vielleicht mal anfangen, ihn zu fragen, wie viel Geld seine Mutter dem großen Mann geschuldet hat. Mr. Big. Höchst persönlich. Was ist passiert? Oh, Butcher da. Benzin im Briefkasten, mein Bum. Seid ihr okay? Die sagen, dass alles kaputt ist. Double Happiness. Ein Hörspiel von Daniel Wedel. Teil 2. Die Triaden in Kopenhagen. Oh, Jan! Oh, hast du mich erschreckt? Was machst du da unten auf dem Boden? Ich muss wohl eingeschlafen sein. Hast du hier übernachtet? Ja, ich wollte die Aufnahmen protokollieren, aber irgendwie konnte ich nicht mehr. Ja, es tut mir leid für deine Mutter und ihren, also euren Imbiss. Ja, das ist scheiße. Aber die Versicherung zahlt, oder? Sie war nicht versichert. Oh nein. Ja, sie wird es schon irgendwie schaffen. Ja? Ja, sie ist eine Kämpferin. Als unser Vater starb, stand sie alleine mit zwei kleinen Kindern und dem Geschäft da. Aber wir haben es geschafft. Was wollt ihr jetzt machen? Ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung. Gibt's irgendwelche Spuren? Soweit ich weiß nicht. Der Fall scheint nicht die allerhöchste Priorität zu haben. Als ich heute Morgen um 4 Uhr weggefahren bin, waren die Kollegen immer noch nicht da. Das ist wirklich seltsam. Ach du, wir sind nur Schlitzaugen. Menschen zweiter Klasse. Jan, ich bin mir sicher, also ich hoffe, dass du da falsch liegst. Ja, hoffe ich auch. Warum wurde ausgerechnet euer Imbiss abgefackelt? Ich meine, das ist schon merkwürdig, oder? Ich weiß es nicht. Wir haben mit dem Ganzen nichts zu tun. Du triffst dich nicht mit den Triade-Leuten, oder? Nein. Nein. Das habe ich dir doch versprochen. Gut. Die Lage hat sich trotzdem geändert. Inwiefern? Der Brand, deine Familie. Hast du schon mit Jana gesprochen? Ja, ich habe nach ihm gefragt. Aber er ist wohl bei einer Hausdurchsuchung. Bei wem? Bei den Rockern. Okay, dann müssen wir eh warten, bis er wiederkommt. Also, Vieles hängt davon ab, was er dort findet. Ob die Rocker euren Imbiss abgefackelt haben. Guten Morgen, Polizei! Aufstehen! Wie sieht es hier aus, wie in einer Kriegszone? Ja, sie sind nervös. Hast du die Sandsäcke in den Fenstern gesehen? Ja, und den Wachturm mit den Schießscharten. Hallo, ist da jemand? Hier ist Bjarne! Ich will mit Duffy sprechen. Duffy, bist du da? Die Tür ist offen. Das ist aber seltsam. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Hör mal. Das Wasser läuft. Man muss auf der Toilette sein. Ja. Sieh mal, da ist Blut auf dem Boden. Hier bist du, Duffy. Was ist passiert? Nichts. Hast du dich verletzt? Ja, genau. Ich habe mich geschnitten. Meine Güte. Sollen wir einen Arzt rufen? Was? Nein, ist okay. Das sieht aber nicht gut aus. Ruf die Spurensicherung. Hier scheint ja heute Nacht einiges los gewesen zu sein. Ja, alles klar. Kannst du das hier mal anhören? Ich krieg's nicht aus dem Kopf. Ja. Das stimmt nicht. Was meinst du, was genau stimmt nicht? Es ist der Tag vor den Morden. Das an dieser Stelle, mit dem neuen Koch, da sagt er, wir haben kein Geld. Dann sagt der Ältere, der Mr. Big sein könnte, ja? Dann müsst ihr welches verdienen. Okay. Und dann sagt der andere, gib uns frei. Ja, gut, aber gib uns frei, ja, was ist daran komisch? Gib uns frei? Ja. Das würde man nicht sagen, wenn es um Schutzgelderpressung geht, oder? Ja, stimmt, aber vielleicht hat er irgendwas anderes gemeint, kannst du... Was, wenn es gar nicht um ein Geschäft geht, sondern um Freiheit im eigentlichen Sinne? Ja. Was, wenn er gefangen gehalten wird? Der junge Mann auf den Überwachungsbändern. Vielleicht auch noch andere. Die Putzfrau. Und deswegen finden wir das Personal auch nicht. Wo gehst du denn jetzt hin? Ich muss kurz telefonieren. Jan, mach jetzt bitte keine Dummheiten. Ja? Hallo Mama, wie geht's dir? Ach, du weißt schon. Ist die Polizei da gewesen? Ja, aber das bringt nichts. Wir werden schon rauskriegen, wer es getan hat. Meinst du? Hör mal, Mama, ich muss Sie was fragen. Ja? Es gab doch einen neuen Koch im Double Happiness. Wir haben ein paar Aufnahmen mit seiner Stimme. Jetzt ist er verschwunden. Hast du eine Ahnung, wer das sein kann? Wie alt ist er? Tja, so Anfang 20. Wo kommt er her? Klingt wie aus der Fujian-Provinz. Womöglich vor kurzem erst hierher angekommen. Er ist eventuell verletzt. Schwer verletzt. Es kommen so viele neue im Moment, ich weiß es nicht. Okay, es hätte dir sein können. Hör mal, ich wäre jetzt zu dir gekommen, aber ich schaffe es nicht. Ich muss arbeiten. Aber danach komme ich, okay? Du gehst zu Dailo? Das geht nicht. Das wäre gut. Meine Kollegen haben mir von einem Treffen mit ihm abgeraten. Du darfst ihn nicht vor dem Kopf stoßen. Das ist sehr unhöflich. Ja... Aber ich habe es nicht in der Hand. Bitte. Ich muss jetzt los. Tschüss. Tschüss. Hey, ich habe mich geschnitten, okay? Das habe ich schon gesagt. So tief, dass du das ganze Waschbecken vollblutest. Darf ich die Hand mal sehen? Oh. Wer hat das gemacht? Niemand. Du hast ja Angst. Ihr habt gestern den Imbiss abgefackelt, oder? Und dann waren die Chinesen hier und haben sich gerecht. Fuck, du Idiot! Die neuen Chinesen, die sind krank. Die neuen Chinesen? Ja, die sind nicht wie die alten. Die, die jetzt kommen, die wollen alles übernehmen. Was übernehmen? Drogen und Frauen, die teilen mit niemandem. Es wird noch viel Blut fließen, bevor dieser Krieg vorbei ist, glaub mir. Überlass das uns, Duffy. Spinnst du? Sag mal, kapierst du nicht, dass du einen Maulwurf hast? Woher willst du das wissen? Dein kleiner Chinesenpolizist hat gestern die neue Nummer 1 getroffen und heute wird er ihn wiedersehen. Mann, Mann, Mann. Sag mal, wie blind kann man eigentlich sein? Was redest du denn da? Dai Lo nennt er sich. Bigs Nachfolger. Ist ein eiskaltes Arschloch. Wenn du recht hast, werde ich das rauskriegen. Komm mit. Wir müssen dich irgendwie zusammennähen vor der Vernehmung. Hallo Bjarne. Hallo Tanja. Hi. Ich wollte dich gerade anrufen. Aha, wirklich? Was wolltest du mir denn sagen? Ich wollte dich informieren. Worüber denn? Darüber, dass ich mit einem Chinesen namens Dai Lo gesprochen habe. Ich glaube, wir haben einen Durchbruch bei den Ermittlungen. Ja, ich habe schon von deinen Aktivitäten gehört. Das Puzzle ist fast fertig. Könnte man so sagen. Der Fall ist für dich beendet. Was? Aber zuerst erzählst du mir, was du verflucht nochmal vorhast. Was meinst du? Ich habe geackert. Ja, aber vielleicht für die falsche Mannschaft. Du bist nicht in der Lage, zwischen privaten Interessen und deiner Arbeit zu unterscheiden. Das ist eine sehr, sehr ernste Angelegenheit. Das ist nicht fair. Du triffst dich mit der Mafia, ohne vorher jemanden zu informieren. Deine Familie ist beteiligt und du tust so, als wäre nichts. Das Geschäft meiner Mutter wurde abgefackelt. Nichtsdestoweniger ist sie jetzt Partei in dem Konflikt, den wir untersuchen, und deshalb musst du dich zurückziehen. Das ist nicht dein Ernst. Wir sind doch so nah dran. Aha. Und was sagst du, Tanja? Was ist dein Eindruck? Ich glaube, wir sind dem Durchbruch sehr nahe, ja. Aber es ist zu früh zu sagen, ob der Fall gelöst ist. Okay. Danke. Ich gehe. Jan, können wir uns nicht mal kurz hinsetzen und die ganze Sache hier in Ruhe besprechen? Ist der Fall jetzt für mich beendet oder nicht? Beendet. Aber ich ziehe dich als Zeugen heran. Jetzt bin ich also einfach einer der Chinesen? Wie viel Geld schuldete deine Mutter, Mr. Big? Wie bitte? Warum wurde ihr Imbiss zufälligerweise abgefackelt? Jan, wo gehst du denn jetzt hin? Ich habe jetzt eine Verabredung. Du gehst nirgendwo hin. Oder du brauchst gar nicht mehr wiederzukommen. Ich werde es überleben. Du kannst deinen Schlüssel an der Pforte abgeben. Das war nicht gerade sehr schlau. Ich hatte keine Wahl. Er hat sich komplett disqualifiziert. Ja, vielleicht. Aber Tatsache ist, dass wir ihn brauchen. Er hat sehr viel Insiderwissen. Richtig. Aber teilt er das mit uns? Seit dem Tod ihres Mannes schuldet Jans Mutter Big über 200.000 Kronen. Jans Familie ist im Moment die einzige, die ein echtes Motiv hat, Big umzubringen. Wir haben es hier mit einem vollkommen unkontrollierbaren und dazu auch noch unerfahrenen Polizisten zu tun. Bjarne, bitte. Ich befürchte ernsthaft, dass er den Ermittlungen bereits geschadet hat. Ja, jetzt tut das auf jeden Fall. Was meinst du? Wenn du zugehört hättest, hätte ich es dir erklären können. Die Sache ist die, dass Jan dabei war, sich in die Triaden einzuschleusen. Ich war dagegen, aber trotzdem war es sein Plan. Er wird bei einem Treffen jetzt um 11 Uhr im SAS-Hotel erwartet. Ich konnte ihn überreden, nicht hinzugehen, aber jetzt... Meinst du, er fährt dahin? Natürlich, und er arbeitet nicht länger für uns. Die Situation ist jetzt viel schlimmer. Warum hat mir niemand was gesagt? Vielleicht, weil du die ganze Zeit nur rumbrüllst? Oh nein. Was? Was ist? Das darf nicht wahr sein. Er hat die Aufnahmen mitgenommen. Niemand hier hört, niemand hört. Ja, ne? 你先喝。我喝一杯，你们喝两杯。哎呀，哦，真的这样。All right. Ah, hello, mein Freund. Komm rein. Danke. Entschuldigung, ich bin ein bisschen spät dran. Hab ich gar nicht bemerkt. Ich zeige dir warum. Hi. Ni hao. Hallo. Sie blickt wie ein Wunder. Sie ist für dich. Willst du mit ihr nach nebenan gehen? Du, können wir zuerst reden? Das gefällt mir. Business before pleasure. Raus mit euch. The men must talk. Okay. wunderbarer Blick, oder? Kopenhagen liegt einem zu Füßen. Ich habe hier etwas für dich. Ah, die Aufnahmen. Perfekt. Ich weiß deine Loyalität zu schätzen, aber wahrscheinlich brauchen wir sie gar nicht. Wieso? Ich glaube, wir haben den Schuldigen. Ja? Ja, ja, wir haben einen Hinweis erhalten und dann ging alles plötzlich sehr schnell. Wer ist es? Er ist gerade angekommen. Ein armer Schlucker aus Fujian. Nein, ich meine, wer hat euch den Hinweis gegeben? Das ist jetzt egal. Jetzt wollen wir feiern, dass der Fall gelöst ist. Und du, Tang Yan, wirst der Kommissar sein, der den Schuldigen stellt. Hat er gestanden? Nein, nein, er hat keinen Stolz. Er flennt und sagt, dass er unschuldig ist. Da fällt mir was ein. Ich muss kurz telefonieren. Ja. Wei. Taman, kei, xianzai, jinglai. Ha. Ich habe noch ein paar Leute eingeladen. Nichts Großes, nur eine kleine Zeremonie. Hä? Zeremonie? Ja. Bestimmte Dinge darf man nicht vernachlässigen. Traditionen zum Beispiel. Herein. Mama. Hallo, Yen. Come, say hello to my dear friend Tang Yan. Ja. Oder auf Dänisch, den Polizisten Yan Tang. Ich glaube, ihr kennt euch. Der Oberkellner vom Double Happiness. Ich nenne ihn Herrn zu. Große Ehre, Tang Yan, Sie wiedersehen. Und das ist Hong Guan. Ni hao. Ni hao. Ni hao, Ma. Warum hast du nichts gesagt? Wir müssen reden. Ja. Hast du ihnen den Hinweis gegeben? Ich muss es tun. Als du über ihn gesprochen hast, war mir alles klar. Kopenhagen ist nicht groß. Oh mein Gott. Warum hast du mir nichts gesagt? Entschuldigung, dass ich mich einmische, aber jetzt können wir loslegen. Womit? Mit dem Hängen der blauen Laterne. Leider verbietet die Tradition die Teilnahme von Frauen an der Zeremonie. Es tut mir leid, deine Mutter muss im Nebenzimmer warten. Bjarne? Ich hätte noch was. Ja? Die Sonderkommission hat einige Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Zum Beispiel? Ja, es musste ja schnell gehen, deswegen habe ich das in die Wege geleitet. Mhm. Egal, ob Yan befangen ist oder nicht, wir müssen ja wissen, was in dem Hotelzimmer passiert. Mhm. Ich habe das SAS-Hotel bereits gestern Abend verkabelt, vorsichtshalber. Okay. Wir können also mithören. Wenn wir nah genug sind, ja. Wir haben keinen direkten Zugriff aufs Hotelzimmer. Einen Augenblick. Bjarne hier, wir brauchen 3 Zivilfahrzeuge. Kein Blaulicht, keine Uniform. 4 Männer. Nein, 6. Die müssen in 5 Minuten bereit sein. Sie sollen sich in den Nebenstraßen ums SAS-Hotel herumplatzieren, aber absolut diskret. Weitere Anweisungen abwarten, verstanden? Gut. Papierlampen? Ja, blaue Laternen. Das ist eine uralte Sitte. Heute ist es eher eine geschäftliche Verbindung. Dein Vater war Mitglied. Was war er? Du bist sein rechtmäßiger Nachfolger. Sind wir so weit? Ich dachte nur, es ist ja eine große Entscheidung. Kann ich ein bisschen Bedenkzeit haben? Willst du den Mörder verhaften oder nicht? Doch, klar. Ich führe dich zum Mörder. Was ist das Problem? Ich mache das ja nicht allein hier. Ich bin Teil eines Teams. Wer ist deine Mannschaft, Yan? Überlegt mal. Hallo, Sie haben Yan Tang angerufen. Ich bin im Moment leider beschäftigt. Hinterlassen Sie bitte eine Nachricht nach dem Signalton. Hier ist Tanja nochmal. Yan, melde dich bitte. Bitte. Herein. Na, tut sich da was? Es ist, als ob die Männer irgendein Ritual begonnen haben. Ist schwer zu sagen wegen der Musik. Das kann ein Aufnahmeritual sein für die Triade. Nein. Die Rocker hatten recht. Hast du bemerkt, dass die Chinesen immer die Ersten sind? Sie waren als Erste am Tatort, die Ersten bei den Rockern und ich wette, sie werden auch die Ersten beim Mörder sein. Psst. Jetzt passiert was. Jeder hat seinen eigenen Namen in der Bruderschaft. Der Räuchermeister. Roter Pfahl. Ich bin, wie du weißt, Dai Lo. Ja, großer Bruder. Jetzt stellen wir uns hier auf dem Teppich im Kreis auf. Nein, komm ruhig näher. Okay. Gut, dann fangen wir an. Okay, kein Schirr. Was ist das? Das ist ein Ei mit deinem Gesicht darauf. Mit meinem Gesicht? Ja. Es symbolisiert dich. Jetzt sollst du es zerschlagen. Hier? In die Schale. Das zeigt, was geschieht, wenn uns ein Bruder verrät. Wenn ich einen Eidesbruder verrate, werde ich durch Myriaden von Schwertern sterben. Wenn ich die Regel der Bruderschaft verletze, werde ich durch Myriaden von Schwertern sterben. Ja, ich befürchte, unser Mann wurde gerade in die Triadenbruderschaft aufgenommen. Okay, unsere Leute sind bereit. Wie lange warten wir? Welche Optionen haben wir? Wir können die Truppe sofort festnehmen, aber dann verlieren wir die Möglichkeit zu erfahren, was sie vorhaben. Wenn wir Glück haben, führen sie uns zum Mörder. Und wenn wir zu lange warten? Dann bringen sie ihn vielleicht um. Was ist, wenn... Besteht nicht zumindest theoretisch die Möglichkeit, dass Jan weiß, was er tut? Ich meine, dass er immer noch loyal ist. Was macht das für einen Unterschied? Was machen die? Sind die eingeschlafen oder was? Wir gehen rein. Room Service. Mr. Lowe, are you there? Sie sind weg. Es ist niemand hier. Wie konnten die entkommen? Wir müssen nach dem Auto fahren. Ein gemieteter BMW. Sie müssen noch in der Gegend sein. 4 Männer und 3 Frauen. Oh. Nein, warte, 2 Frauen sind noch da. Ich komme da. Wo fahren wir denn hin? Das siehst du gleich. Mama? Warum hast du mir nie was davon erzählt? Ich wollte dir nichts aufzwingen. Du bist ja mehr wie die Dänen. Das hier ist chinesische Kultur. Bezeichnest du die Triaden als chinesische Kultur? Ohne sie hätten wir es nie geschafft. Weil sie uns geholfen haben? Nach Papas Tod, oder was? Ja. Hast du Geld von denen geliehen? Ja, wir hätten es sonst nie geschafft. Und was war die Gegenleistung? Fast nichts. Bis jetzt. Sag mal, Jan. Deine Mutter hat mir eine lustige Geschichte erzählt. Stimmt es? Du magst keinen Reis? Hä? Ja, das stimmt. Ein Chinese, der keinen Reis macht. 中国人不喜欢吃饭. Ich begrüße euch zu einem kurzen Briefing am heutigen Abend. Ein Abend, an dem es uns kalt erwischt hat. Lass uns das ruhig zugeben, es läuft überhaupt nicht gut. Wir haben einen Auto voller Gangster und einen Polizisten, der zum Feind übergelaufen ist. Möglicherweise. Okay. Im Moment wissen wir nicht, wo Sie sich befinden. Nach dem Auto wird gefahndet. Bleiben Sie auf der Straße, finden wir Sie. Wenn Sie aber irgendwo anhalten, wird es schwierig. Aber wo können Sie sich verstecken? Ich brauche eure Hilfe. Beim Chinesen? Sehr witzig. Wir überprüfen alle Gastronomiebetriebe, zu denen Big Verbindung hatte, aber wir haben sehr unterschiedliche Adressen. Es gibt Spielhallen, Bordelle, Geschäfte, Friseure. Alles steht auf der Liste. Wir müssen einfach loslegen. Wir sollten uns die Putzfrau noch mal vornehmen. Das machst du. Versuch, alles aus ihr rauszukriegen. Gut, na dann los. Wo habt ihr ihn gefunden? Den Verdächtigen? Er hat sich wie eine Ratte versteckt. Und wo? In einem Frauenheim. Ein Frauenheim? Wie heißt es? Die. Ein Puff. Ja, genau. Erbärmlich, oder? Fahren wir jetzt dorthin? Du fragst zu viel. Vertrau einfach deinem großen Bruder. Was war das für ein Geräusch? Habt ihr das auch gehört? Meo hat mir den da. Nee, ich hab nichts gehört. Dann war das wohl draußen. Jan? Ja? Wie gut, dass ich dich mal erwische. Jan hat sein Handy angemacht. Ich glaube, er versucht uns zu kontaktieren. Hat er angerufen? Nein, aber wir können ihn jetzt orten. Wo ist er? Noch eine halbe Minute, dann haben wir seine Position. Das wäre nicht schlecht. Ah, da fällt mir gerade was ein. Hast du ein Telefon, mein Freund? Ich? Ja. Kann ich kurz telefonieren? Mit meinem Handy? Ja. Bitte. Okay. Danke. Jetzt halten Sie an. Mitten auf der Straße? Wir haben einen Einsatzwagen vor Ort. Habt ihr Sichtkontakt? Negativ. Bei Nummer 13. Sie haben bei Nummer 13 angehalten. Parkt dort ein BMW? Nein, kein BMW. Aber wartet. Was? Es liegt ein Handy hier auf der Straße. Das darf nicht wahr sein. Nehme es mit und such weiter. Jawohl. Mist. Aber das Gute ist, dass Jan versucht hat, uns zu kontaktieren. Das ist doch ein gutes Zeichen. Ja, vielleicht. Aber was machen die Chinesen, wenn sie das rauskriegen? Du hast sowieso keine Zeit zu telefonieren. Wir sind jetzt da. Auch die Handwerker sind schon am Arbeiten, sehe ich. Super. Da ist Min. Huan Yin Guan Lin, Huan Yin Guan Lin. Herzlich willkommen. Danke. Hallo Min. Yan, du hier? Ja, es soll ja sehen, wie hübsch es wird. Ja, ja. Sehr schön. Kommen Sie herein und schauen Sie sich alles an. Jing Jing, Jing Sui Bian Kan. Das muss leider warten. Wir haben ein wichtiges Meeting. Oh, selbstverständlich. Und vielen Dank für das großzügige Geschenk. Kein Problem. Tiger-Seller. Können wir das Auto in der Lagerhalle parken? Dangran? Ja, natürlich. Ich öffne das Tor. Einen Moment. Du hast eine sehr schöne Tochter. Danke. Vielen Dank. Sogar das Lager macht was her. Was hältst du von eurem neuen Lokal? Gehört das uns? Ja, ist schicker als der Imbiss, was? Ja, schön, ne? Wo ist er? Bauern, nach der Zürich. Darf ich übernehmen? Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Gut. Das ist nämlich richtige Polizeiarbeit. Nicht ganz. Wie meinst du das? Hast du eine Pistole? Nein. Gut, dass wir eine haben. Bitteschön. Was soll ich mit der Pistole? Du sollst Gerechtigkeit ausüben. Deswegen bist du doch Polizist geworden, oder? Das kann ich nicht. Er muss vor Gericht. Dafür haben wir keine Zeit. Ich kann ihn nicht erschießen. Komm jetzt. Bring es hinter dich. Danach essen wir zusammen. Vielleicht sollte deine Mutter etwas aushelfen in der Küche, nicht wahr? Ja. Wir kommen dann auch gleich. Ja, natürlich. Dachtest du wirklich, du könntest mich reinlegen, hm, Tanyan? Hast du geglaubt, dass du die Zeremonie einfach durchführen und die Triade dann betrügen könntest? Hm? Hey Biana, hast du eine Minute für mich? Tja, nicht mal das weiß ich. Es läuft total beschissen. Wir waren bei 10 Adressen und haben alles durchsucht. Ergebnis 0,0. Und wir sind noch lange nicht durch. Wie lief die Vernehmung? Wir hatten recht, sie hat einen Bruder. Einen Bruder? Der neue Koch ist ihr Bruder. Sie wurden zusammen aus China hierher verschleppt und wurden als Sklavenarbeiter im Restaurant gehalten. Sie haben Tag und Nacht geackert, um Big ihre Schulden zurückzuzahlen. Und sie wohnten in dem Kellerraum? Ja, 3 Etagenbetten standen dort, bevor es geräumt wurde. Hat sonst noch jemand da gewohnt? Nee, nicht zu dem Zeitpunkt der Tat, aber vorher haben sie mit bis zu 8 Leuten in dem Raum gewohnt. Hör mal, ich habe vielleicht eine Idee, wo wir ihren Bruder, den neuen Koch, finden können. Ja? Sie hat ihren Bruder im Puff versteckt. In den wenigen Stunden des Tages, an denen sie nicht geputzt hat, hat sie Blowjobs gegeben. Hast du die Adresse des Bordells? Ja, hast du was zu schreiben? Okay, ich mach's. Gut. Aber nicht im Kopf. Das gibt zu viel Blut. Ich will ihn aber zuerst befragen. Wie befragen? Wie es um seinen Mittäter steht. Sie waren zu zweit. Davon hat er nichts erzählt. Er verschweigt jemanden. Wir wissen, dass sie zu zweit waren. Er kann deinen Vater in dem eingerollten Teppich unmöglich alleine getragen haben. Und was ist mit den Rockern? Hör mal, die Rocker sind egal. Der Mörder deines Vaters könnte immer noch frei herumlaufen. Du willst doch Gerechtigkeit, oder? Zwitzeli! Tamara! Okay, ich gebe dir 5 Minuten. Wir haben nicht die ganze Nacht. Herzlich willkommen, schöner Mann. Na, was können wir dir denn Gutes tun? Ja, was gibt's denn so? Ich hätte da 2 ganz süße Brasilianerinnen. 2 für einen Preis. Das wird eine halbe Stunde, die du nie vergisst. Hm? Ich mag Asiatinnen lieber. Okay, ein Gourmet sozusagen. Ja, da habe ich eine ganz schöne Thai-Frau. Chloe, kommst du mal? Keine Chinesin? Nee, Chinesin haben wir gerade nicht. Aber ist doch, also Thai-Frau, Chinesin. Ja, aber meistens nicht. Hast du doch Chinesin, nee, oder? Schon länger nicht mehr. Ja. Warst du schon mal hier? Polizei. Also, Entschuldigung, aber jetzt seien Sie mal nicht unfair. Also ich meine, irgendwo muss ich ja mein Geld verdienen. Da mische ich mich nicht ein, aber Sie müssen mir alles über die Chinesen erzählen. Gab es eine Frau namens Li? Ich habe doch keine Ahnung, wie die wirklich heißen. Ja, und ein Typ, Ihr Bruder. Also Männer verkaufen wir hier schon mal gar nicht. Da müssen Sie mal gegenüber fragen. Wir wissen, dass er sich hier versteckt hat. Sie erzählen mir jetzt alles. Sofort. Sonst muss ich Sie mitnehmen. Ich darf nichts sagen. Die haben gedroht, mir meinen Finger abzuschneiden. Wer hat Sie bedroht? Die Chinesen. Die kamen heute Morgen ganz früh und haben uns aus dem Betten gezerrt. Wo hat er sich versteckt? Ich habe ihm gesagt, dass er hier nicht bleiben kann. Aber der war ja verletzt. Und seine Schwester? Die haben wir hier schon lange nicht mehr gesehen. Der war alleine und der konnte auch kaum Dänisch. Wohin haben Sie ihn mitgenommen? Keine Ahnung. Die haben ihn geschlagen. Die haben den, obwohl der verletzt war, haben sie den in den Kofferraum reingequetscht. Und wenn wir irgendwas sagen, dann kommen die zurück mit den großen Messern und dann... Ganz ruhig. Niemand wird Ihnen etwas tun. Haben Sie jemanden erkannt? Nein. Ja, da war so eine ältere Frau dabei, die hat kaum was gesagt. Das war die neue Besitzerin von dem Restaurant, da an der Ecke. Welche Ecke? Da. Ich habe keine Geduld mehr mit dem Schwein. Er lügt dich ja die ganze Zeit nur an. Er erzählt gleich alles. Das macht keinen Sinn mit deiner dänischen, sanften Art. Es bringt nichts. Du musst mir Druck ausüben. Das mache ich auch. Ich zeige dir, wie wir es in China machen. Was machst du da? Ich beschleunige das Ganze nur ein bisschen. Du hast mir versprochen, dass ich ihn befragen darf. Keine Folter. Das war keine Folter. Das war Folter. Bjarne hier. Ich brauche Verstärkung. Ist die Görde Ecke Gerswegswey im Hof. Mindestens 2 Dienstwagen und das eilt. Ich warte hier. Verdammt nochmal. Mama, nein! Alles ist meine Schuld! Er hatte nichts! Oh! Mama. Mama, kannst du mich hören? Polizei! Waffen auf den Boden! Hände über den Kopf, Jan! Leg die Waffe langsam nieder und schieß sie mir rüber! Okay. Meine Mutter wurde getroffen. Ruf bitte einen Krankenwagen! Ist unterwegs. Es ist 23.21 Uhr, du bist verhaftet. Mama, was wolltest du denn hier? Wer sind die beiden? Es ist Dailo, unser Bodyguard. Hast du sie erschossen? Bitte nicht schießen. Bitte ja. Nicht. Und da haben wir unseren Oberkellner. Der sieht auch nicht mehr so tapfer aus. Bitte nicht. Wo stecken die Kollegen nur? Ja, da geht's lang. Danke. Und bitte die Taschen vorher ausleeren, Sie dürfen nichts mit reinnehmen. So, darf ich? Sie haben 20 Minuten Zeit, Sie dürfen den Fall nicht besprechen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Okay. Hallo Jan, wie geht's? Geht so. Mama wird morgen beigesetzt. Ja, ich weiß nicht, ob ich raus darf. Und dann fahre ich nach Hongkong mit der Urne. Das ist vielleicht nicht so schlau. Mama wollte es so. Ja, aber ihr Sohn hat die Triade verraten. Für uns gibt es keine Sicherheit mehr. Und schon gar nicht in Hongkong. Aber ich wusste doch von nichts. Ich hatte doch nichts damit zu tun. Nein, aber das wissen die ja nicht. Uns wurde Personenschutz angeboten. Haben sie dich nicht kontaktiert? Ich wurde 3 Stunden lang verhört. Über dich und Mama. Entschuldigung, ich muss Sie daran erinnern, dass Sie den Fall nicht besprechen dürfen. Ach ja, Entschuldigung. Was machen die jetzt mit dir? Ich werde irgendwann dem Richter vorgeführt. Und dann werden wir sehen, ob sie die Untersuchungshaft verlängern oder nicht. Brauchst du irgendwas? Kann ich was tun? Ja, ruf bitte Tanja an. Die von der Polizei? Ja. Ruf sie bitte an und sag, dass sie die Personenschutz versprochen haben. Erinnere sie daran. Okay. Darf ich hier eine Telefonnummer geben? Nein. Okay, dann frag am Empfang nach. Sie müssen dir dann weiterhelfen, okay? Mach das. Bitte. Der neue Koch und die Putzfrau wollten sich am Weg rächen und alle Spuren verwischen. Danach wollten sie mit der Fähre nach Polen und von dort weiter über Osteuropa zurück nach China. Es war alles durchgeplant. Aber die Rocker haben ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht, als sie an dem Abend im Restaurant aufgetaucht sind. Dann haben die beiden erst Mr. Big und dann die Rocker umgebracht. Ja, ja, so lautet ihre Aussage. Aber wer hat zugestochen? Das wüsste ich auch gerne. Sie sagt, dass sie es getan hat. Sie hat gestanden. Der Bruder steht immer noch unter Schock. Wir haben ihn noch nicht befragen können. Aber die technischen Untersuchungen deuten darauf hin, dass sie den Mord gemeinsam durchgeführt haben. Mhm. Ja, also dann. Bjarne, was ist mit Jan? Was passiert mit ihm? Tja, wir werden sehen, was der Staatsanwalt dazu sagt. Aber was sagst du? Du bist ja sein Chef. War sein Chef. Technisch gesehen war er zum Zeitpunkt des Vorfalls vom Dienst suspendiert. Und du weißt, dass wir diesen Fall ohne Jan nicht gelöst hätten. Das können wir nicht wissen. Doch, ohne einen Chinesen hätten wir nie den Koch gefunden. Jan war eine Art Agent für uns. V-Männer sind in Dänemark verboten, wie du weißt. Aber durchaus nützlich. Tanja. Aber wenn er jetzt nicht angeklagt wird, wenn er freigesprochen wird. Ja, was dann? Wirst du ihn dann wieder in den Dienst aufnehmen? Nie und nimmer. Das wollte ich wissen. Er muss sich ja auch um einen Gastronomiebetrieb kümmern, oder etwa nicht? Hält mir bitte mal die Tür auf. Baba. Ja. Lukas, Koalai, du stehst im Weg. Ich trage das hier rein und dann fange ich mit dem Kochen an, okay? Gut. Hast du die Zwiebeln? Oh, scheiße, habe ich vergessen. Na, hol ich gleich im Supermarkt. Übrigens, gerade war jemand für dich da. Wer? Eine Frau. Jemand, den wir kennen? Eine Chinesin? Nee, aber ich habe sie schon mal gesehen. Vielleicht kannst du sie noch einholen, sie ist gerade weg. Tanja! Hey! Hey! Hey, Jan! Hey! Wie geht's dir hier draußen? In der Freiheit? Ach gut. Ich meine, du kannst es dir ja vorstellen. Ja. Zurück in der Gastronomie. Ja. Für hier so mitnehmen. Oh Mann, das tut mir leid. Du kannst ja nichts dafür. Immerhin ist es dieses Mal kein Imbiss. Ich glaube immer noch, dass du ein guter Polizist wärst. Ja, vielleicht. Aber das werden wir nie erfahren. Ja. Ich habe einfach nicht die Geduld dafür, mit den ganzen Beweisen rumzuhantieren. Das ist wie Steuerberatung oder Sudoku lösen. Das ist mehr für alte Leute. Oh, danke. Ja, da ist was dran. Ich habe gute Nachrichten. Ihr braucht keinen Personenschutz mehr. Ach, ich dachte, das wäre eine Dauereinrichtung. Nee, die Drohkulisse löst sich langsam auf. Die Triade hat erhebliche Probleme in Hongkong. Nach Dai Los Tod haben die angefangen, sich gegenseitig niederzumetzeln. Es geht nur noch um Machtkämpfe. Und die Polizei ist ihnen dicht auf den Fersen. Oh, dann sind wir die Bodyguards los? Ja. Ja, ist spät. Ich muss jetzt mal weiter. Hey. Komm vorbei, wenn du willst. Ich gebe einen aus. Ja? Werde ich tun. Hallo, was ist das denn? Kann man da jetzt nicht mehr durchfahren? Nein. Hast du das nicht mitgekriegt? Am Samstag wird das neue Chinatown eröffnet. Und was ist das da? Ein Drachenportal oder irgend sowas. Das ist potthässlich. China gehört die Zukunft, ja? Ja, wenn China sich erhebt, erzittert die Welt. Wer hat das denn gesagt? Napoleon, glaube ich. Mach's gut, Tanja. Pass auf dich auf. Du auch. Double Happiness von Daniel Wedel aus dem Dänischen von Ragnhild Sørensen mit Aaron Lee, Annika Baumann, Rudolf Krause, Maverick Quack, Sugi Kang, Jung Shin Kim, Christoph Bernhard, Katharina Hoffmann, Tsuni Wen, Thomas Chemnitz, Kevin Chen, Cyril Berndt, Katharina Quaschig, Jia Qiping, Zi Wang, Xinyi Ji, Meilan Chiao, Tobias Kluckert, Tim Eberts, Roman Kohnle und Gulliver Schäfer-Sørensen. Musik und Soundeffekte Euwin Weingarde. Technische Realisation Jean Tschinkczak.